woche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute darf ich Sie einladen zur Saison der Sarasota Oper. Und da hatten wir das ganz, ganz große Glück zu hören, an diesem Wochenende eine Aufführung von Tiefland, und zwar im Radio als Encore, also als eine Überleitung zu der Metropolitan Opera Saison in New York. Da werden jetzt die Opern der Sarasota Oper noch einmal gebracht im Radio und in unserer PBS Station in unserer Nähe in Florida. Aber, und das ist WSMR.org, da können Sie also auch diese Opern übers Internet hören, der Sarasota Oper. Und vor einigen Jahren, nämlich 2018, war Maestro Neely hier, kam aus Des Moines und kam dann hier in die Tampa Bay beziehungsweise in die Sarasota-Gegend und war der Gastmaestro für die Oper Tiefland von Eugène d'Albert oder Eugène d'Albert, je nachdem, wie er sich genannt hat. Er war lieber Deutscher, hat Maestro Neely gesagt, als seine Wurzeln, die also ins Nordische gingen. Und er ist also nach Deutschland gekommen, um in Deutschland Oper zu machen. Und Albert hat diese interessante Oper Tiefland geschaffen. Er war der Verité verbunden, aber eben auch diesem romantischen Genre. Und es gibt wenig romantische Opern, sagt Maestro Neely, die aus dem deutschen Bereich überliefert sind in die Welt. Und diese Aufführung an der Sarasota Oper war erst die dritte, die in den USA aufgeführte Aufführung von Tiefland seit 1900. Und das ist schon allerhand, denn diese sehr, sehr interessante Oper zeigt eine sehr stolze Frau und es gibt tatsächlich ein Happy End in diesem recht verworrenen und sehr dramatischen Schauspiel, kann man sagen. Denn diese Oper wurde auch verfilmt. Auf der Bühne weiß ich nicht, aber auch verfilmt wurden sie und die Hauptdarstellerin und Produzentin damals war Leni Riefenstahl. Rosenstahl, die also diese auch Regie führte damals in dem Film. Der Film ist nicht mehr zu sehen, aber eine ganze Reihe von Aufführungen inzwischen, auch deutsche Aufführungen, werden auf YouTube und Vimeo gezeigt. Das heißt, Sie können diese Oper auch nachvollziehen und Sie können natürlich auch hören, wie Maestro Neeli uns dahin einführt in diese Oper. Denn wir hatten das Gespräch kurz vor der Sitzprobe, nämlich der sogenannten Italiana, sagt man. Das ist die erste Aufführung quasi in den Proben mit vollem Orchester und die Künstler waren alle dann anwesend und ich hatte wirklich das große Glück, dieser Sitzprobe beizuwohnen und zusätzlich dann noch die Oper selbst auf der Bühne zu erleben, wo sie natürlich tausendmal schöner ist, weil sie eben mit Kostümen und Bühnenbild Ihnen den vollen Eindruck präsentiert. Natürlich, sagt Maestro Neeli, die Pyrenäen, das ist eine ganz, ganz andere Landschaft, als was man in Deutschland vielleicht von den Alpen kennt. Die Pyrenäen sind mit bizarren Bergmassiven eine ganz, ganz tolle Kulisse und das Ganze beginnt mit einer Flöte, mit einem Hirten, einem Schafhirten in diesen hohen Bergen. Das ist natürlich auch ohne Bild, sagt er. Damit kann man sich im Kopf quasi dieses Bild machen. Aber das müssen Sie selber hören, wenn ich mit Maestro Neeli spreche. Inzwischen haben wir aber 2021 und diese Oper Tiefland ist schon länger gelaufen. Vielleicht kommt sie ja auch mal wieder und vielleicht finden Sie sie ja an anderen Opernhäusern in der Welt. In Deutschland wird sie häufiger aufgeführt, habe ich mir sagen lassen. Und dort habe ich sie noch nicht gesehen. Aber die Sarasota Oper beginnt ihre Saison im Herbst 2021. Also dies ist die Saison 2021-22. Und was für eine schöne Saison. Und dazu möchte ich Ihnen noch einiges vor unserem Interview erzählen. Und zwar begonnen hat sie mit der seidenen Leiter, La Scala di Seta oder The Silken Ladder von Giacchino Rossini. Und zwar war das am 29. Oktober, also vor ein paar Tagen, als wir diese Sendung jetzt Ihnen am 31. Oktober bringen. Und sie läuft noch bis zum 13. November. Sie läuft mit vollem Ensemble. Das heißt, die Oper ist nicht von sehr vielen Menschen die Bühne bevölkert, aber wunderschön, eine Verwechslungskomödie und natürlich viel Liebe und ein großes Happy End. Natürlich eine Rossini-Oper ist ein sehr schöner Einstieg, wenn Sie nicht an Oper gewöhnt sind. Wunderhübsche barocke Kostüme, eine ganz, ganz tolle Kulisse und eine sehr, sehr schöne Besetzung mit Stimmen, die man Ihnen nur empfehlen kann. Hanna Brammer brilliert als die Sopran-Hauptstimme und dabei sind natürlich eine ganze Menge um sie herum. Auch ihr Ehemann, was sehr interessant ist immer, denn in diesem Falle, ich habe sie schon in einer anderen Oper zusammen gesehen und da waren sie ein Liebespaar und in diesem Falle sind sie nicht gerade ein Liebespaar, sondern er ist der junge Mann, der beschlossen hat, sie zu heiraten. Und ihr eigentlicher Mann ist nämlich der Dorville. Der ist schon in der seidenen La Scala di Seta, also der schönste Tenor, den ich also in langer Zeit gehört habe. Wirklich wunderbar. Und er spielt also den heimlichen, nicht nur Verlobten, sondern Verheirateten, der Giulia, die Hauptdarstellerin, also schon geehelicht hat, aber eben heimlich. Und Blansack, der einfach kommt und sagt, das Mädel nehme ich mir. Er ist eigentlich Hanna Brammers Ehemann, nämlich Alexander Charles Boyd, mit einem sehr, sehr schönen Bariton. Und dann gibt es noch den sehr unschuldig reinschauenden Sean Anderson, der Bariton, der den Diener spielt und das sehr sehr, sehr, mit sehr, sehr viel Komik und wirklich wunderbar. Und das Ganze unter der Leitung der musikalischen von Maestro Darenzi, Victor Darenzi, der ja inzwischen bekannt dafür ist, dass er sämtliche Verdi-Opern in dieser Saison auch Attila auf die Bühne gebracht hat in der Sarasota-Oper. Eine ganz, ganz seltene Sache, dass man alle dieser Opern und Musikstücke von Verdi aufgeführt hat. Und das hat also Maestro Darenzi in Sarasota bereits geschafft. Zurück zu der Oper Die Seidene Leiter von Rossini. Und wie gesagt, um diese Verwechslungskomödie geht es. Sehr, sehr schöne Arien, viel Spaß auf der Bühne. Und diese Oper läuft noch einige Zeit, und zwar bis zum 13. November. Also bitte beeilen, wenn Sie die noch sehen möchten. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Einstieg in die Saison. Dann gibt es in der Winteropernsaison, also das ist dann ab dem Februar 2022, können Sie sich mal wieder Tosca anschauen. Tosca von Puccini, eine der schönsten Opern, die es wirklich gibt, und sehr, sehr dramatisch und wunderbar. Findet dann in der Sarasota Oper statt, vom 12. Februar bis zum 19. März 2022. Dann kommt La Fille du Regiment von Donizetti, und das ist The Daughter of the Regiment oder Die Tochter des Regiments. Das ist die Oper, die beginnt am 19. Februar und geht bis zum 18. März 2022. Wie gesagt, an der sarasotaopera.org sollten Sie das nachschauen wollen oder sich bereits Karten besorgen. Es geht ja jetzt wieder, dass man hin und her reist. Das ist ja eigentlich sehr schön, dass man die USA wieder aufsuchen kann. Und dann gibt es die Perlenfischer von Bizet, The Pearl Fishers, Les Pêcheurs des Perles. Und das läuft vom 5. März bis zum 19. März auch an der Sarasota Opera. Und das Ende macht Verdi mit Attila von, wie gesagt, Giuseppe Verdi. Und diese Oper haben wir schon öfters hier gesehen, und ich kann Ihnen nur sagen, dass das Sarasota Opern, dass die Besetzungen immer fantastisch sind, dass auch die Bühnenbilder oftmals bereits schon gebaut in den großen Sälen, in den großen Hallen warten, und die Kostüme, und Sarasota Oper ist sehr, sehr gut bestückt. Wenn Sie sich für diese Opern interessieren, bitte, Sie können auch anrufen 941 328 1300 oder einfach schauen sarasotaopera.org. Und das wäre dann also die Saison, die uns jetzt erwartet, und wie gesagt, ich kann Ihnen also hoch empfehlen, alle diese Opern und auch dieses sehr, sehr schöne Opernhaus. Da früher hing da der Kronleuchter aus dem Wind vom Winde verweht Film. Inzwischen ist es ein herrliches Atrium geworden. Vor einigen Jahren wurde renoviert, und dieses Opernhaus ist wirklich entzückend. Es war ein altes Film- und Vaudeville-Theater. Das hat die Oper in den 80er Jahren glücklicherweise gekauft, und dort findet wirklich einiges statt, und drumherum haben sich 1000 kleine hübsche Restaurants dazu gesellt sozusagen, und auch einige Theater mehr, sodass für Sie nicht nur die Sarasota Oper, wo Sie also 4 Opern in 3 Tagen sehen können, gibt, sondern dass es natürlich auch sehr schöne Plätze zum Abendessen gibt, was man davor machen kann, und herrliche kleine Parks, und man ist direkt am Wasser, und ganz, ganz in der Nähe in Sarasota ist auch das Ringling-Museum, was natürlich vom Mittelalter fast bis in die heutige Zeit Kunst präsentiert, und John Ringling hat es dem Staat Florida geschenkt. Er hatte selber keine Nachfahren und hat deshalb natürlich dem Staat Florida gegeben und hat damit uns allen eine große Freude gemacht. Wenn Sie in Florida leben oder auch nur zu Besuch sind, dann können Sie dort in Florida, in Sarasota, Florida, im Ringling Museum montags ganz umsonst Besuch machen in dem wunderschönen großen Gebäude. Ich darf Sie jetzt einladen zu unserem Gespräch mit Maestro David Neely und hierzu, wie gesagt, zu der Oper Tiefland, die Ihnen dann vielleicht ein bisschen mehr in den Ohren klingt und vielleicht auch etwas ist, was Sie sich unbedingt mal anschauen möchten. Der Film, wie gesagt, nicht mehr im Internet zu sehen, soweit ich weiß. Er ist aber zu erstehen, wenn man großer Fan ist, und er wird auch immer mal wieder aufgeführt. Und Sie können dann natürlich auch, es ist glaube ich kein Stummfilm, aber es ist jedenfalls, wie gesagt, ein sehr, sehr dramatischer Film, und da geht es um Liebe und um Ausnutzen und um den Sieg einer Frau über ihr Schicksal. Sehr, sehr interessant. Und das Gleiche auch auf der Bühne in Tiefland mit sehr, sehr schöner romantischer Musik. Ich darf mich bei David Neely sehr, sehr bedanken. Maestro Neely hat uns dieses Gespräch gegeben, ermöglicht, und wir haben uns dann später noch mit Kara Shay unterhalten, und das Interview war dann auf Englisch, während Neely gut Deutsch spricht, auch in Deutschland gelebt hat, und wir haben dann natürlich auch Kara Shay im Programm, das heißt, Sie können in unserem Archiv schauen, 2018 wahrscheinlich, und dort auch das Interview mit dieser Opernsängerin finden. Ich darf Ihnen viel Freude wünschen, und hier kommt das Interview mit Maestro David Neely, Direktor und Principal Conductor, also Hauptmaestro des Des Moines, der Des Moines Metro Opera, und Lawrence, Kansas, United States ist sein Zuhause. Ich habe das große Glück, willkommen zum Kulturspiegel, am Mikrofon Susanne Nielsen. Ich habe das große Glück, hier wieder einmal mit Maestro Neely, David Neely, zu sitzen in Sarasota, Florida. Bei schönem Wetter, David, das ist auch etwas, was uns ein bisschen trennt von Ihren anderen vielen Unternehmungen. Aber Sie sind jetzt hier und versuchen, sich einzustimmen auf die große erste Probe mit allem, mit Orchester, mit Bühne. Ohne Bühne, das ist Orchester mit Sängern und Chor. Mhm. Das nennt sich auf Deutsch Sitzprobe bei der Sarasota Opera. Ja, wird das Italiana genannt, auch nach italienischer Art. Aber das ist eine Probe mit dem Orchester im Proberaum, im Orchesterproberaum mit Solisten und Chor. Wow. Das ist das erste Mal, dass wir so quasi einen Durchlauf. Wir haben gerade genug Zeit, um einmal durch das Stück zu spielen. Das ist anstrengend und aber auch aufregend. Aufregend, und wie stimmt man sich ein? Nicht unbedingt mit einem Interview, aber atmen. Das heißt Atmen. Durchatmen, ja, gut schlafen. Ich meine, wir sind alle, weil jede Opernproduktion hat eine solche Probe, und wir sind natürlich als Profis dran gewöhnt, an dieses Verfahren, aber trotzdem ist es immer noch aufregend. Also das ist etwa meine 95. Opernproduktion jetzt. Das kann man gar in nicht. Den Jahren. Und also Sie sind keine 100 Jahre alt, das muss Nein, man dazu bin sagen. Ich nicht, ja, und trotzdem, sagen, das ist aufregend. Das ist eine tolle, das ist ein Höhepunkt. Ich bin im schönen mittleren Alter, gut, sagen wir so. Gut, das ist wunderbar, naja, gut. Also guter Dirigentenalter. Mein deutscher Mentor, mein deutscher Lehrer an der Universität, an der Indiana University, wessen Stelle ich jetzt innehabe an der University, ja. Das ist unglaublich, ja. Nicht? Hat mir einmal gesagt, vor 2 Jahren, bevor er gestorben ist, das hat er mich gefragt. Er war Deutscher. Und wie alt war Berliner. Er? Er war 88. Ja. Sagte zu mir, gibt's überhaupt einen Dirigenten, der wirklich weiß, in allen Umständen mit dem Orchester umzugehen, vor dem Alter von 40. Ja. Und ich musste ihm recht geben. Ich sage immer, kein Mann soll vor 30 heiraten. Ja, ja. Da, weil die Entwicklung einfach, die braucht man. Das braucht Zeit. Ich meine, das Geschäft sagt anders. Das Geschäft erwarte von einem Dirigenten, ja, dass man dynamisch. Chefdirigent vor bis 30 ungefähr muss man Chefdirigent sein, sonst schafft man die Kurve nicht. Und das finde ich nicht gut. Meines Erachtens irrtümlich. Ja, aber wenn wir die Dirigenten heute anschauen, die großen Namen, die sind älter. Also das ist einfach so. Ja. Es gibt Ausnahmen natürlich, es gibt große Talente und die großen Talente aus der Vergangenheit waren auch als junge Dirigenten aktiv und bekannt. Dudamel, aber wie alt ist Dudamel? Noch keine 40. Ja, also der ist jung. Aber ich würde selber zugeben, dass in 20 Jahren, in 30 Jahren ist das, es wird ein anderer Musiker sein, natürlich. Das ist ein Riesentalent, kein Thema. Mhm. Aber ja, ja. Und sind Sie jetzt Mentor für jemanden, der, wo Sie sagen, das ist eine große Karriere? Ja, ich habe 9 Studenten und Studentinnen an der Indiana University. Also ich soll nicht sagen, wir, Arthur Fagan ist der andere Professor und Thomas Wilkins ist ein Professor auch zur Zeit oft gastweise da. Ich weiß es nicht. Der hat auch eine Professur bei uns, allerdings ist er 3-mal im Jahr so quasi zu Besuch. Aber er ist ein sehr guter Kollege, fantastischer Kollege. Ja. Und wir alle drei betreuen diese Dirigierklasse. Und ich würde sagen, vor zwei Wochen, hat einer unseren Dirigierschülern eine Korrepetitionsstelle in Saarbrücken gewonnen. Wunderbar. Ja. Ja, und Europa, das ist schon was, nicht? Ist also wichtig. Deutschland, auch die deutsche Landschaft, Theaterlandschaft ist sehr wichtig, nach wie vor. Äußerst aktiv und sehr wichtig für die Ausbildung. Und eine erste Stelle in Deutschland gilt als so Internship, nicht Hospitanz, das wird bezahlt und das ist eine volle Stelle, aber da lernt man. Ja. Da lernt man die unglaubliche Vielfalt an Fähigkeiten, die man beherrschen muss, um dirigieren, um repetieren, um mit Sängern, mit Orchestern am Theater zu arbeiten. Das ist das Nonplusultra auf der Welt, meines Erachtens. Denn man vermittelt ja mit all diesen, innerhalb all diesen, das ist ja das, was Sie heute erwartet, das Vermitteln zwischen Orchester und Sängern. Und da haben Sie zwar jemanden, der die Bühnenregie hat, aber Sie haben gesagt, Sie haben mit Michael Unger schon vielfach gearbeitet und da kennt man sich. Da sind gewisse Dinge, da reicht vielleicht nur ein Blick und sagt, hier, das könnte das sich ändern. Das stimmt auch. Und das sagen Sie mit einem Lächeln. Das ist sehr schön, weil das ist eine angenehme Sache, da immer zurückzukommen drauf, nicht? Aber Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie also nicht nur dieses schöne Tiefland, wenn wir hier schon von deutschen Dingen sprechen, sondern Sie haben ja also wahnsinnig viele Projekte dieses Jahr. Nennen Sie mir ein paar davon. West Side Story, das ist ja nun völlig was anderes. Die Vielfalt ist vor allem interessant, finde ich. Generationen von ja, das Musik. Auch. Letzten Sommer in Des Moines hatte ich... Da muss ich überlegen, da gibt es so viele verschiedene Stücke. An der Des Moines Metro Opera, wo ich Musikdirektor bin, habe ich Britten's Billy Budd dirigiert, ein Riesenstück, und Turandot. Und Turandot galt als kleines Stück neben Billy Budd. Ich kann sagen, mein Gott, das ist also und dann, Bandbreite, die es überhaupt gibt. Und im November an der Indiana University hatte ich die Ehre, neben Jake Hagee zu arbeiten. Jake Hagee ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Opernkomponisten unserer Zeit. Wir haben eine neue Oper. Wir haben zwar nicht die Uraufführung gemacht. Die Uraufführung war in Houston Grand Opera, aber die Produktion ging dann nach Bloomington und wurde leicht umgeschrieben. Jake und Gene Shear, der Librettist, haben das Stück revidiert. Und wir haben dann diese revidierte und diese neue und denke ich jetzt endgültige Fassung von It's a Wonderful Life. Wie schön ist das Leben? Als Oper gemacht. Ja, Brücke gab es symbolisch schon. Ja, ich muss lachen. Und das Stück geht jetzt dann nach San Francisco. Aber Jay kam und war 2 Wochen bei uns. Ich kannte ihn zwar gesellschaftlich, aber mit ihm gearbeitet habe ich noch nicht. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Und dann hatte ich 4 Konzerte da in der Zeit. Gerade vor im letzten Monat hatte ich noch 2 Konzerte im Herbst, hatte ich 2 Konzerten, mein Gott, 2 Konzerte. Ja. Im vorigen Monat, und jetzt bin ich mit Tiefland hier. Und interessanterweise, 1993, am Landestheater Coburg, wo ich Kapellmeister war, war Tiefland im Gespräch als Stück. Und ich sollte Tiefland damals dirigieren. Die haben das Stück geändert auf Werther von Massenet. Aber es ist interessanterweise, ich denke nicht, dass es gibt wenige Dirigenten, ganz, ganz wenige, die überhaupt ein Tiefland angeboten wird, aber zweimal dann. Ist das ein, ich dachte beim zweiten Mal, das muss Schlag jetzt sein. Ja. Machen. Das ist schön. Und ich habe mit Kara Shay Thompson gesprochen, und sie hat gesagt, das Schönste war mit der deutschen Sprache, dass sie dabei sind, weil jemand, der Englisch und Deutsch so gut kann wie sie und dann auch in der Lage ist, mit ihr dann zu kommunizieren, das fand sie ganz toll, dass sie, weil für sie Deutsch eben keine Fremdsprache ist und nicht eine Sprache, die sie studiert hat. Und das ist etwas, wenn man es dann singen muss, dann kann man auch, dann schaut man nach, ob es der Nachbar ist oder der Dirigent. Das ist natürlich wunderbar, dass sie das auch gut können. Meinen Sie, dass es daran liegt, dass das so wenig in Amerika aufgeführt wird? Michael hat gesagt, das versteht er auch überhaupt nicht. Es ist eine tolle Geschichte, warum es nicht öfters aufgeführt wird. 2-mal ist die 3. Produktion überhaupt seit 1905 in USA. Wo ist da der Haken? Das ist eine gute Frage. Ich meine, in den USA haben viele Opera Companies den finanziellen Druck, Opern anzubieten, die auch Kassenschlager sind. Ja, nee, ist richtig. Einige Jahre liegt keine Schläger, aber Kassenschlager. Ja. die Kasse soll man lieber in Ruhe lassen. Klar. Ja, kein Tennis, aber ja. Die Schafe hier auch nur imagined, das heißt, die sind auch nicht auf der Bühne. Ja. Aber einige haben die wie Sarasota Opera verstehen die Verantwortung, weniger bekannte Stücke auch mit anzubieten innerhalb einer Spielzeit, im Rahmen von bekannteren Stücken. Und Sie sind da der Spezialist. Also jedes Mal, wenn ich eine unbekannte Oper finde, da ist Maestro Neri dabei. Und das ist stimmt ja von schon. Mice and Men und also Carlyle Floyd, auch Leute, die jetzt noch Opern schreiben. Das ist natürlich fantastisch. Ich dirigiere viele weniger bekannte Opern, das stimmt schon. Ich suche auch eine Antwort auf die Frage. In Deutschland war das Stück aufgeführt. Heute etwas mehr in Europa, aber auch ist es jeder Mitwirkende in der deutschen Opernlandschaft kennt Tiefland oder weiß von Tiefland und kennt Auszüge aus Tiefland. Aber es gehört nicht zum regulären Spielplan von den deutschen Opernhäusern. Und Dalbert ist nicht so bekannt als Komponist wahrscheinlich auch, oder? Er war in seiner Zeit erfolgreicher als Klaviersolist und Rektor des Konservatoriums in Berlin. Okay. Er war sehr einflussreich in der Ausbildungsszene und das war ein Multitalent. Ne? Er hat 21 Opern geschrieben. Das und viele Frauen gehabt, haben wir gesehen. Also ja, das auch. Oft verheiratet. Ja, vielleicht gewesen. Deswegen ist auch. Vielleicht war abgelenkt. Ich weiß es nicht. Aber Tiefland ist ein richtig hochwertiges Stück mit einer tollen Geschichte. Das ist das, was ich an Tiefland sehr bewundere. Viele Opern, wenn sie sterben oder wenn sie in Vergangenheit geraten, hängt das oft damit zusammen. Hängt das oft mit der Geschichte zusammen oder mit dem Libretto und weniger mit der Musik, finde ich. Und das ist ein Fall, diese Geschichte, haben heutzutage ist es brandaktuell, sowas ist leider, das könnte heute passieren. Ja, und es leiht sich auch zu einem Film. Ich meine, dieses wirklich, also dieses Happy End mit Liebe, dass Liebe siegt über alle anderen Dinge, Hürden. Und Sie müssen uns aber natürlich und zur Musik zu etwas sagen. Eben. Entschuldigung. Ja. Nein. Sie haben recht. Die Musik ist von hoher Qualität. D'Albert hatte keine Probleme, schöne Melodien zu erfinden. Etwas gesagt, fast Filmmusik. Also es ist. Das stimmt auch. Das ist auch die Zeit. Das ist 1903. Das ist gerade die Zeit, wo diese, sagen wir so, was kam zuerst? Es kam Puccini, es kam D'Albert. Und ich finde, D'Albert, sein musikalischer Stil liegt irgendwie zwischen Wagner und Verismo. Ja, das ist ganz gesagt. Vielleicht hat sie Ihnen zugehört. Ja. Aber das war auch gerade in der Luft in der Zeit. Und auch etwas Englisches ist auch dabei. Er kannte Sir Arthur Sullivan zum Beispiel sehr gut, als er ein junger Mann war. Mhm. Es wird gesagt, dass er das Vorspiel zu Patience, zu der Gilbert und Sullivan Operette Patience geschrieben haben soll. Ich weiß nicht, ob das. Wenn es ein Gerücht ist, ist es ja gut. Ja. Es sind ja alles eingängige. Ja. Eingängige Melodien und auch schöne Harmonien, nicht einfache Harmonien, sondern richtig manchmal so satte Harmonien. Seine Behandlung des Orchesters ist fantastisch. Der Klang, ich freue mich besonders, den Orchesterklang den Sängern und dem Chor vorzustellen. Denn nur zwei von den Sängern, Carachay und Ben Gully, waren schon bei uns im Orchesterraum. Mhm. Das wird schon toll sein. Meinen Sie jetzt den richtigen oder meinen Sie jetzt den Proberaum? Wenn Sie sagen Orchesterraum. Meinen Sie jetzt Orchesterproberaum. Wenn wir das Opernhaus selber sehen, ein wunderschönes Haus. Ja, ich war gerade mit einem Architekten hier und er hat gesagt, das ist ja toll. Also er hat schon, man hört den Opernchor, man ist im Geschehen. Das finde ich an dieser kleineren Oper, finde ich fantastisch. Ja. Es gibt Riesenbühnen, da möchte ich AIDA sehen, aber wenn ich solche Sachen hier sehe, dann denke ich eher an die Assasurter Oper. Und besonders, wenn ich traditionelle Aufführungen möchte, dann möchte ich sie auch in einem Raum haben, der mich umarmt. Und dieser Raum finde ich umarmt. Ich weiß nicht, wie sieht sich das... Also ein tolles Opernhaus, wirklich. Es hat eine perfekte Größe, finde ich. Nicht zu groß, nicht zu klein. Auch wenn kleine Bühnen können auch sehr schön sein. Intim ist gut für Oper, finde ich. Intim ist besser. Und dieses Theater hat den Vorteil, auch wenn glaube ich, etwas über 1000 Zuschauer reinpassen, wirkt das intim vom Sehen, auch von der Akustik, eine sehr schöne Akustik, dieses Opernhaus. Ja. Also das haben Sie sehr gut gemacht. Ja. Ich freue mich, dass Sie unserem Interview mit Maestro Neely zuhören. Am Mikrofon Susanne Nielsen und ich wünsche Ihnen jetzt noch Freude bei der Einleitung der Geschichte der Musik zu dem Thema natürlich Tiefland. Und diese Geschichte hat Maestro Neely ganz wunderbar erzählt und dazu, wie gesagt, jetzt noch einige Minuten interessantes Gespräch mit dem Musikdirektor und Hauptmaestro der Des Moines Metro Opera. Und er, wie gesagt, ist in Lawrence, Kansas, den USA. Und wir wünschen Ihnen viel Freude, auch wenn Sie diese Oper jetzt nicht erleben können auf der Bühne mehr. Sie können sie aber irgendwo sehen und vor allem können Sie sie auch auf YouTube sehen. Das heißt, wenn Sie nachschauen, es gibt verschiedenste Opernaufführungen, die jetzt also gerade ins Jahre 2021 im Internet zu sehen sind. Und es gibt Auszüge aus dem Film, dem alten Film Tiefland, der von Leni Riefenstahl mit Regie und auch als Hauptdarstellerin gemacht wurde. Und dieser Film ist natürlich nach der Vorlage der Oper entstanden. Ein sehr großes Drama, das in den Pyrenäen spielt. Vielleicht für Sie ganz interessant, so einige der kleinen Ausschnitte zu sehen. Denn soweit ich gesehen habe, läuft dieser Film nicht mehr umsonst im Internet. Man muss ihn also bestellen oder man muss ihn irgendwo in einem Kino erwischen. Es gibt ja Kinos, die alte Filme zeigen. Vielleicht finden Sie einen solchen. Und ich darf Ihnen, wie gesagt, dann noch zum Schluss bei unserem Ausklang noch ein bisschen von der Sarasota Oper, von der neuen Saison berichten. Ganz, ganz kurz nur noch in Erinnerung rufen, denn Sie haben es schon in der Einleitung gehört, was da alles in diesem Jahr 2021/22 in der Saison, der kommenden Wintersaison stattfindet. Viel Spaß jetzt noch bei dem Rest unseres Gespräches und wie gesagt mit Maestro David Neely und ich bin Susanne Nielsen am Mikrofon. Maestro Neely, am Mikrofon Susanne Nielsen übrigens, wenn Sie uns mittendrin einschalten oder wenn Sie ein bisschen vorspulen, um etwas anderes zu hören. Wir sind hier im Gespräch an der Sarasota Oper und Maestro Neely, Sie dirigieren Tiefland im Frühjahr 2018 und das ist Eugen d'Albert, ich weiß gar nicht, hat er nun D'Albert gesagt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich D'Albert, wir können es nicht beweisen. Er wurde als Eugene getauft. Ja. Sein Vater war französischer Abstammung. Dann wird's er war Eugene Schotte, gewesen. Aber war er Schotte. Ja, interessant, Schotte. Ja. Aber er ist als Teenager nach Deutschland geflohen, nach Wien. Er kam nach Wien, um mit Liszt, bei Liszt zu lernen, ja, zu studieren. Auch nicht schlecht. Er war Pianist, er war also mal ein Wunder, er war Wunderkind. Ja. Wie Liszt. Ja. Ja, ja. Aber kurz danach hat Brahms kennengelernt, aber er hat den Rest seines Lebens in Deutschland verbracht, hauptsächlich. Er ist in Riga gestorben übrigens, aber er war in Riga, um, glaube ich, die Scheidung einzureichen. Seine Sechste oder was, ja. Also, ja, aber ein musikalischer Multitalent, Virtuoso Pianist, der hat die Uraufführung von Richard Strauss' Burlesque für Klavier und Orchester gespielt, ein Stück, das ich allerdings vor 3 Wochen dirigiert habe. Das ist ja toll. Hat sie das in irgendeiner Weise eingespielt? Ja. Aber er wollte, glaube ich, deutsch sein. Er wollte Deutscher sein, ja, glaube ich. Eugen hat seinen geschafft. Namen geändert. Gut, also zum Stück. Stellen Sie sich vor, Sie sind in den Pyrenäen, auf einem Alm oben. Eine Anhöhe, ja. Eine Anhöhe mit Gras, wo mit den Schäfern. Es muss Sommer sein, denn im Winter machen die Schäfchen ja nun Pause, ne? Ja. Vielleicht sitzen die da auch oben, ich weiß es nicht. Aber hier dürfen wir uns aussehen, das ist Florida. Okay. Ja. Aber wie klingt sowas? Ja. Ist die Frage. Ich denke da immer an The Sound of Music, Entschuldigung. Also das ist schrecklich, aber... Ja, aber es sind nicht die Alpen. Also wir dürfen nicht dann irgendwie an alpenländische Walzer oder Ländler oder solche Klänge Wer aber hier in die denken. Oper kommt und diese Art von Szenario präsentiert bekommen, was hat der für Bezüge? Hat er die Opernbezüge oder guckt er sich eher ein Musical an zwischendurch? Amerika ist voll mit ganz vielen verschiedenen. Ja, das stimmt schon, aber wie viele... Aber jetzt kommen wir zur Oper, okay. Aber viele von den Besuchern von Sarasota Opera sind richtige Opernfans. Absolut. Also sie suchen nach den Klängen dieser Pyrenäen. Aber sie sehen auch vom Bühnenbild, dass das nicht die Alpen sind. Das sind ganz eindeutig die Hügel. Das sind keine Hügel, das sind richtige Steinberge. So wie Dolomiten oder Pyrenäen. Ja gut, das ist aber nicht so wichtig. Also naja, das Bühnenbild spielt eine Rolle. So, wie klingt sowas? Okay. Vorhang ist unten. Wir hören aus der Ferne, auf der Bühne, hinterm Vorhang, eine einsame, nachdenkliche Klarinette. Spielt ganz alleine. Ein Schäfer sitzt... liegt auf der Wiese irgendwo und spielt sich was vor auf seinem Instrument, auf seinem Grashalm oder was auch immer, nicht? Auf seiner Schamai, oder in diesem Fall ist das eine Klarinette, die diesen Klang verkörpert. Und das geht 3 Minuten. Das ist ein toller Eingang in diese Landschaft. Vorhang geht auf, Orchester setzt ein bisschen ein, nur eine Anschwellung von einem Thema. verschwindet wieder. Noch eine Anschwellung. Dann singt einer aus der Ferne, oh he, da ruft einer. Und aus der anderen Seite ruft ein anderer. Noch Gäste und dann nochmal Kleinetten-Solo. Also wir wissen, wo wir sind. Einfach von der Klangwelt. Auch wenn wir kein Bühnenbild gesehen hätten, bis zu dem Punkt, wo wir es schon gemacht haben jetzt. Das ist Kunst. Das stimmt. Und das fährt uns runter, nicht? Das bleibt, ja. Also man erwartet jetzt auch Sanftes danach, ja. Glaube ich. Bleibt aber nicht so natürlich. Aha. Aber die Geschichte, das ist wie ein guter Krimi. Die Geschichte entwickelt sich langsam. Kommen mehr Leute auf die Bühne. Kommen zwei Hirten natürlich. Einer ist der Pedro, der Held von der Geschichte. Und sein Kumpel Nando. Und dann kommt aus dem Nichts. Wir lernen natürlich vieles über Pedro. Er erzählt von seinen Träumen. Er hat einen Traum gehabt. Er erzählt, ihm wäre etwas einsam, aber er hat eine gewisse Art von Zen. Nicht? Er sagt, er liebt es eigentlich in der Einsamkeit, Monate ohne Menschenkontakt zu leben. Aber er würde sich auch freuen, wenn er eines Tages eine Frau bekäme. Vom lieben Gott, sagt er. Und auf einmal hört er Stimmen, da kommen Stimmen und da kommt der Besitzer, der Landgutsherr und macht mit ihm ein Geschäft, sagt, Pedro, ich kenne dich, kenne deinen Ruf, ich brauche einen Müller, unser alter Müller ist gestorben und ich habe an dich gedacht. Hättest du Lust, runterzukommen ins Dorf und Müller zu werden und dabei gebe ich dir auch die Müllerin als Frau. Und er sagt, na Gott, wie kann das? Das ist doch perfekt. Und ein alter weiser Schäfer befürwortet das natürlich. Pedro hat so, kann das wahr sein? Ist da irgendein Haken drin? Und der Dienstälteste sagt, nein, natürlich, der Herr will dein Bestes. Du sollst mitkommen. Carpe diem, sagt er. Also geht Pedro runter. Aber was kommt? Aber wir merken etwas. Diese junge Frau ist auch dabei, flüchtig. Und wir hören ein Gespräch zwischen dem Gutsherrn und dieser Frau, jungen Frau Martha, das nicht ganz normal abläuft. Sie sagt, warum bringst du mich hierher? Er sagt, keine Angst, ich habe einen Plan. Und nein, ich will nicht. Ja, guck dir diesen Jungen da drüben an. Der ist schön, oder? Sie sagt, nein, ich will nicht gucken. Ich will nicht. Ja, was? Den gebe ich dir. Du wirst ihn heiraten. Nein, die sagt, wieso? Zwing mich dazu nicht. Und wir verstehen, was ist das für eine Beziehung? Irgendwas stimmt da nicht zwischen den beiden. Wir wissen nicht, warum sie ablehnt. Wir können verstehen, dass sie einen Unbekannten heiraten, ist auch nicht so schön, oder? Aber Pedro ist sympathisch. Wir denken, oh ja, gut, sie wird den Pedro kennenlernen und es wird gut laufen. Aber da ist mehr an der Geschichte natürlich. Was wir langsam erfahren, ist, dass sie von der Straße geholt wurde als junges Mädchen und hochgezogen wurde, um die Mätresse von diesem Gutsherrn zu werden. Sie befindet sich in einer zwanghaften Beziehung mit ihm, was sie auch unglücklich macht. Und die Geschichte dann wird... Es wird keine pastorale Geschichte, sondern das wird eine Geschichte der Befreiung von einer boshaften Obrigkeit oder Macht. Dieser Sebastiano, das ist ein Machtmensch und der manipuliert und der ist auch ein Missbraucher. Und das wird dann die Geschichte von Marthas Befreiung, von ihm und Pedros Befreiung. Von der politischen Befreiung, der Gehörigkeit dieses Gutsherrn. Und am Ende, er bringt den um. Es kommt zum Kampf und er bringt den um, genau wie er als junger Mann einen Wolf auf den Berg umgebracht hat, der seine Herde bedroht hat. Und die laufen in die Berge zur Freiheit. Das ist auch eine auf eine Weise ein politischer Oper auch, natürlich. Das ist eine Oper von Befreiung. Und das vermutet man nicht, wenn man die ersten Töne hört. Aber das endet dann mit dem Thema, die wir dann von der Klarinette hören. das wird dann zum Orchesterteppich. Und das ist ein Schluss, ein cooles Theater ist dieser Schluss. Ich finde, dieses Oper ist ein absolutes Meisterwerk und gehört in der Pantheon, finde ich, der großen deutschen romantischen Opern. Und ich finde, es gibt auch, vor allem in Amerika, gibt es wir haben einen Mangel an deutscher Oper. Wir kennen Wagner, aber die meisten, nur die ganz großen Opernhäuser können den Ring oder Meistersingen oder Tristan und Lohengrin, Tannhäuser überhaupt zur Aufführung bringen. Wird jetzt wieder New York gemacht? New York, ja, aber die meisten Regional Opera Companies in den USA, die Leute kennen den Fliegenden Holländer, das ist ein Frühwerk von Wagner. Wagner weiß, war. Die ganzen kurzen Sachen, das ist richtig. Was ganz anderes. Richtig, was kennt man? Ja, und Fledermaus, gilt das? Also, weiß ich nicht. Man kennt so Strauss, Rosenkavalier, Arien. Wir haben nicht viel. Elektra, ja. Also, wir brauchen ein solches Stück. Wir brauchen noch ein Beispiel der deutschen Romantik, der nicht Strauss oder Wagner ist. Ich hoffe, dass das viele hören, dass sie das sagen und dass sie es vielleicht auch mitnehmen können, indem sie diesen Floh jeden ins Ohr setzen und sagen, schaut mal, das ist so fantastisch gelaufen. Und im Zeitalter von YouTube hoffe ich, dass da hier auch mal einer ein Stück filmt und das in Umlauf bringt, weil diese Opern einfach dann auch gehört werden und gesehen werden. Und ich glaube, das Visuelle und das Hören, das gehört zusammen. Ja. Und das findet sich nur entweder bei dem Publikum, das vor Ihnen sitzt, aber das Publikum zu machen, das fehlt noch, ja? Das fehlt. Und ich finde, D'Albert hat genau den richtigen Ton getroffen. Es ist klar, dass er ein Mann des Theaters war. Er schreibt Musik, die eine theatralische Wirkung hat, nicht in einem billigen Sinn, aber in einem. Wagner war sein großes Vorbild und Verismo war sein Vorbild. Es war klar, dass er die ganze Landschaft kannte, die musikalische Landschaft sehr gut kannte. Und er hat eben, die Musik braucht auch Inszenierung, finde ich. Ja, oder ist eine Inszenierung. Wenn man gute Opernmusik hört, dann schwimmen einem Bilder vor den Augen, finde ich, sowieso. Dann hoffe ich, dass Sie das uns alles bringen und dass Sie jetzt in diese Probe hineingehen mit dieser Vision und Sie zusammen mit Michael das für uns auf die Bühne bringen und mit wunderschönen Stimmen. Die ich jetzt also zum Teil schon kenne aus anderen Produktionen. Und das muss doch eigentlich eine ganz, ganz große Freude sein. Also es ist für uns als Zuschauer eine ganz, ganz große Freude und auch meine Freude, dass Sie immer wieder das in so schönem Deutsch uns hier bereiten, weil diese Vorschau ganz, ganz wichtig ist. Und auch die Nachlese, wenn wir das jetzt im halben Jahr nochmal hören, dann haben Sie genau diese gleiche Passion. Und die wird sich fortsetzen und das wünsche ich uns allen. Danke, ich freue mich, dass Sie so engagiert für unsere Sache. Say it in English, that's fine. Thank you for your engagement in and your interest in what we do and your passion and your passion for keeping the German language active in Tampa. Yeah, and giving me the chance to over now. Speak you can listen to this anywhere you are. Yes. That's what's so nice about podcasts. Thank you very much. Vielen Dank, Maestro Neely, und viel, viel Erfolg weiterhin. Herzlichen Dank. Herzlich danke. Am Mikrofon Susanne Nielsen mit Maestro David Neely und im Frühjahr 2018. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen, dass Sie das auf der Bühne sehen, dieses wunderschöne Tiefland und diese Oper von Eugen D'Albert. Und wünschen Ihnen eine ganz tolle Woche und bis wir uns wieder hören am Mikrofon. Wie gesagt, Susanne Nielsen, die Ihnen. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und Bye-Bye sagt. Und Sie können ja Bye-Bye noch dazu sagen. Bye-Bye, tschüssi. Tschüssi ist schön. Ja, das war der Berliner in Ihnen, gell? Genau. Der ist noch da. Tschüss. Ja. Ja, nach diesem schönen Tschüss und Ihnen eine gute Woche wünschend und hoffen, dass Sie Tiefland mal auf der Bühne erleben, das natürlich in diesem Jahr per Radio funktionierte, das heißt über wsmr.org hätten Sie es hören können, wenn Sie an diesem Wochenende eingeschaltet haben, aber vielleicht finden Sie es sonst irgendwo und vielleicht gibt es ja einen Podcast dieser Aufführung bzw. dieser Sendungen von dieser Public Radio Station, die in Westflorida ist. Und dann möchte ich Ihnen natürlich, wie gesagt, noch schnell sagen, dass in dieser Saison 2021-22 jetzt noch bis zum 13. November die Oper Die Seidene Leiter, La Scala di Seta von Gioachino Rossini läuft. Und dann Tosca im Februar, März 2022, nämlich vom 12. Februar bis zum 19. März. Dann The Daughter of the Regiment, La Fille du Regiment, die Tochter des Regiments von Gaetano Donizetti. Und das vom 19. Februar bis 18. März 2022. Und The Pearl Fishers, die Perlentaucher. Les Pêcheurs des Perles von Bizet und das vom 5. bis 19. März und dann zum Schluss Verdis Attila von, wie gesagt, vom 12. bis 22. März 2022. Karten gibt's 941 328 1300 oder sarasotaopera.org. Vergessen Sie Ihren Impfpass bitte nicht und Ihre Identitätskarte. Das kann alles Mögliche sein, Pass, was immer Sie haben mit Bild. Aber genauso wie in New York City oder in allen möglichen anderen Innenräumen in Europa und den USA wird jetzt darum gebeten, dass Sie entweder einen negativen Covid-Test präsentieren oder einen Impfpass, den Sie ja vielleicht inzwischen schon haben. Wenn Sie dann reisen, dann ist das von großer Wichtigkeit in der Welt im Jahre 2021/22. So, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Entdecken Sie vieles zu Tiefland noch mehr im Internet und vor allem zur Seidenen Leiter. Vielleicht haben Sie ja Glück und sehen dieses hübsche Stück mit Hanna Bramer und ihren Mitgespielen auf der Bühne. Und Sie können auch unsere kleine Abhandlung, unser kleines Stück darüber, was ich darüber geschrieben habe, noch lesen. Auch andere Theateraufführungen, alles Mögliche. Und gehen Sie auch mal wieder ins Kino oder bestellen sich etwas nach Hause. Unterstützen Sie die Künste. Das ist für uns immer ganz, ganz wichtig, Ihnen dazu zu sagen. Denn unsere Sendung ist ja auch eine Sendung, die sich mit Künstlern und Lebenskünstlern beschäftigt. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Vielen Dank an Maestro Nili für das schöne Interview und das Encore und ihm noch viel Erfolg, Ihnen viel Freude bei all diesen Dingen und wir hoffen, dass wir sie Ihnen ein bisschen näher bringen können. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, seien Sie nett zueinander und tschüss von Susanne Nielsen und Produzent Bill Davidson. Vielen Dank. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106.